Das Netzwerk der Koreaner in Deutschland und die Europäische Zentrale der Auslanddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes veröffentlichten am 27. März eine gemeinsame Erklärung und kritisierten darin die aggressiven gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas.